Scheiß drauf, du schläfst erstmal den Rausch aus. Blaues Auge, gelbe Zunge und am Kopf ne Riesenwunde. Hey! Ausgetrunken, Party gemacht, Stock besoffen, in der Ecke liegen, die Bullen können's ja nicht verbieten. Ei, ei, ei, ei. Bis auf in uns die Hucke voll, Sterbung, Sterbung, ei, ei, ei. Wir bleiben dir für immer treu. Sterbung, Sterbung, ei, ei, ei. Die Leber blau, die Zunge gelb, Reichsmann um Reich rüber oder mit der raus. Der Ausstand sehr lange. Aufgewacht in einem Krankenhaus. Scheiß drauf, du schläfst erstmal den Rausch aus. Vollgekotzt mit grüner Galle. Du denkst, du hast sie nicht mehr alle. Oi. Oi, oi, oi. Was war eigentlich gestern los? Keine Ahnung, du hast es bloß. Zu viel gesoffen, zu wenig gefressen. Der Bierschiss kommt sich mit dir zu messen. Oi! Oi, oi, oi! Bist du von uns die Hucke voll? Sterbung, Sterbung, oi, oi, oi! Wir bleiben dir für immer treu. Sterbung, Sterbung, oi, oi, oi! Die Leber blau! Weiß man doch eins rüber, damit der Rausch, der Ausschlag sehr lange. Aufgewacht in dem Krankenhaus, scheiß drauf, du schläfst erstmal raus aus. Ach du Scheiße, was für ein Sinn, voll geschissen los, voll gebannt.